Deutschlandfunk. Das Feature. So, ich gucke da zwischendurch mal drauf wegen des Übersteuerns. Ich möchte nicht mehr wie 50 Minuten reden. Ja, aber ich habe ja noch Fragen. Ich möchte ja gerne auch noch auch Fragen machen, ne? Weil ich muss natürlich ein bisschen zusammenschneiden. Aber ich würde sagen, da habe ich ja auch drüber nachgedacht, wie macht man so ein sogenanntes Feature? Ja? Verstehst du? Wenn, was ich jetzt sage oder wenn ich deine Fragen, die ich beantworten kann, beantworte, ja, das ist eine Sache, die kann ich gut verstehen. Aber wenn das jetzt anschließend noch eine andere Form bekommt, die du dann machst, ja, dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Schnitt. Am Anfang geht es mir nicht um Rückgrimm. Es geht mir um einen unbekannten Bildhauer, um meinen Vater, Jürgen Hans Grümmer. Er hat in den 1960er Jahren das Gelände der Kölner Universität als Gesamtkunstwerk gestaltet. Jetzt soll das Areal radikal verändert werden. Das Gesetz schreibt die Zustimmung des Urhebers vor. Mein Vater ist nicht gefragt worden, er ist tot. Ich kämpfe an seiner Stelle und weiß nicht mehr weiter. Im November 2015 rufe ich einen berühmten Bildhauer an, Ulrich Rückgrimm. Von ihm steht eine Skulptur auf dem umstrittenen Areal. Und vielleicht interessiert ihn die Sache. Er lädt mich ein. Er wohnt in meinem Viertel, Köln-Südstadt. Und wir duzen uns sofort. Wir reden. Schnell. Intensiv. Solange, wie es dauert, einen Kaffeebecher auszutrinken. Wir fassen Vertrauen zueinander. Ein Künstler, eine Künstlertochter, die vom Journalismus lebt. Er sagt zum Abschied: Bring doch das nächste Mal einfach dein Mikrofon mit. Der Moment ist die Ewigkeit. Ulrich Rückgrimm, Künstler, Punkt. Ein Feature von Judith Grümmer. Also es muss so sein, wie wir jetzt zusammensitzen. Es läuft. Ich setze mich nachher auch an das Klavier und zeige dir das mit der Musik. Ja? Das nimmst du auf. Ja? Das kannst du dann auch einsetzen. So, ich würde nicht gerne, dass das eine andere Form nimmt, wie das, was, und jetzt kommt das Verrückteste, auch wieder ein sehr wunderbarer, taoistischer Spruch, ja, dass jetzt die Ewigkeit ist. Dieser Moment des Tuns ist eigentlich das, was mich noch interessiert. Und deswegen ist ein Feature oder wie das Ding heißt, so, und ein Interview ist eigentlich das Beste, wenn das direkt übertragen wird, weil es dann der Moment der Antwort oder Moment der Behauptung oder der Moment des Zweifelns und der Moment, was gerade in meinem Kopf reingeht und wieder aus dem Mund rauskommt. Weißt du, was ich meine? Aber es muss ja auch für andere verständlich werden. Es muss ja eine Form entwickeln. Nein, das stimmt nicht. Entschuldigen, dass ich da auf einmal... Nein, wenn es nicht verstanden wird, dann wird es eben auch nicht verstanden. Und die können sich das ja anhören, denen du das gibst. Ne? Dann können die auch entscheiden, senden wir das oder nicht. Das spielt keine Rolle mehr für mich. Verstehst du? Schnitt. 15. Dezember 2015. 10 bis 12 Uhr. Ein zweiter Becher Pulverkaffee an seinem Küchentisch. Die piekfeine Kaffeemaschine kann Rückgrimm nicht bedienen, ist ihm auch nicht wichtig. Ihm genügt ein funktionierender Wasserkocher. Instant-Kaffee, Haarmilch, Zigaretten. Das reicht. Gegessen wird außerhalb. Frau und Sohn leben in London. Die beiden Töchter sind erwachsen. Ich versuche immer auf den Ursprung zurückzugehen, sei es mit der Zeichnung, sei es mit der Skulptur. Ja? Und das ist ganz verrückt. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch eine Gefahr, dass ich dadurch in so eine Art von Manier reinrutsche, dass ich die Übertreibung immer an den Anfang zu gehen, das vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen komisch wird. Ja? Dann schäme ich mich ein bisschen. Schnitt. Ulrich Rückgrimm, geboren 1938 in Düsseldorf, zählt zu den wichtigsten europäischen Künstlern der Nachkriegszeit. Seine Skulpturen finden sich weltweit auf öffentlichen Plätzen, in Museen und Sammlungen, in privaten Parks oder einfach mitten in der Natur. Welt der Form zitiert den Kunstexperten und Zeitautor Ulrich Kleving. Rückriem ist ein Meister der Monumentalität, aber es ist eine Monumentalität der Natur, nicht der Kunst. Bei ihm dürfen die Steine sein, was sie sind, schwer ungeschlacht, von Quarzadern durchzogen, von Wind und Wetter, von farbigen Ausblühungen und Korrosionen gezeichnet. Den Steinbruch hat der Bildhauer allerdings längst verlassen. Wichtig sind ihm jetzt seine Zeichnungen. Hunderte liegen fast überall in der geräumigen Altbauwohnung, akkurat übereinander gestapelt. In der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, auf Tischen, Stühlen, in Regalen, auf dem Klavier. Symmetrisch angeordnet auf den Teppichen, an die Wände genagelt, gepinnt, geklebt oder direkt auf den Putz gezeichnet. Ich habe mich durch die Zeichnung von einer ziemlichen Abhängigkeit gelöst, nicht in den Steinbruch gehen zu müssen und von Leuten abhängig zu sein. Und zusätzlich kommt jetzt noch was ganz Gefährliches und deswegen habe ich dich ja überhaupt erst kennengelernt. Es ging um diese Skulptur hier in einer Universität. Da habe ich, wie mit fast allen Sachen, die ich in der Welt aufgestellt habe, immer vergessen, ein Schriftstück zu hinterlassen, so wie ein Vertrag. Ja? Vertrag ist ja, damit man sich verträgt. Ne? Das ist ja das Blöde. Ne? Dass die dann später sagen, nee, das hast du uns nicht gesagt. Ja? Ich hab den meisten nicht gesagt, dass der Ort 50% der Skulptur ist. Ja? Aber die Skulptur ist ja Teil des Raums, wo der Stein steht. Denn man kann vielleicht dann auch nochmal, wenn man schwach wird, sagen, ja, man guckt mal, ob wir noch einen anderen Platz dafür in der Gegend finden. Aber das will ich dann auch nicht. Ja? Nur dummerweise ist es so, wenn du was verkaufst, ob du jetzt Künstler bist oder nicht, dann hast du ja erstmal selber Pflichten. Und derjenige, der es kauft, in irgendeiner Form auch. So, wäre das geregelt in einem Vertrag, wäre es ja kein Problem. Gehen wir jetzt wieder zu diesem Ursprung zurück. Ja? Da habe ich jetzt zum Beispiel das Klavier gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Feature, was ist das? Ne? Ach so, da soll auch Musikerin. Ne? Und ich habe eigentlich ganz gerne geklimpert. Das heißt also ohne Noten einfach so losgelegt, ja, weil so immer so ein Ton hinter dem anderen, so fast so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu einer Fuge, ne, von Bach. Verstehst du? Und das kann ich dir nachher mal vormachen, dass du das hörst, ja. Es gibt jetzt schwarze Tasten und weiße Tasten. Und diese schwarz und weiß, was in sogar in der Zeichnung auch immer vorkommt, ja, das hilft mir, das Strukturieren. Da bringe ich eine Struktur rein. Aber Rückriem geht nicht ans Klavier. Er steckt sich noch eine Zigarette an. Nur um zu sagen, wie das wird auf einmal so eine Gedanke über ein Feature. Was wir jetzt machen, ist eigentlich auch, was ist das? Wie kommt das zustande? Ja? Erstmal, wer wollte das wirklich? Du? Ja, was wollte ich eigentlich? Eine Sendung über Rückriem schien mir unausweichlich. Da sitzt ein hochberühmter Mann von fast 80 Jahren und da ist etwas, was aus ihm heraus muss. Er will erzählen und er will gleichzeitig die Regeln bestimmen. Und was will ich? Dass er mein Anliegen unterstützt? Ich müsste ja jetzt wirklich von Skulptur zu Skulptur reisen in der ganzen Welt. Da steht ja überall rum, das scheiß Zeug dann, ne? Verstehst du? Und müsste sehen, ob die da noch passen. Ein paar Tage zuvor waren wir gemeinsam auf dem Unigelände. Rückriem sah, dass seine Skulptur mit Graffitis beschmiert und mit Containern umbaut war. Er schimpfte, er polterte. Später wirkt er müde oder einfach nur bitter. Ich weiß schon, hier in Köln, da ist mir im Skulpturenpark was Schreckliches passiert. Da ist zum Beispiel, sind Arbeiten versetzt worden und die stehen vollkommen verkehrt. Dass der Untergrund nicht richtig. Verstehst du, die standen auf dem harten Boden und sind jetzt, stehen auf einer Wiese und müssten eigentlich wenn ich was in die Wiese setze, dann setze ich Teil der Skulptur, Teil des Sockels in die Erde rein, damit der wie ein Baum rauswächst. Ja? Und ich habe zum Beispiel schon gar keine Lust, jetzt an die Uni zu gehen. Das ist eigentlich, ich habe schon gesagt, ach, mach doch, was ihr wollt, ich komme da ja nicht mehr durch. Ne? Hätte ich einen Vertrag in der Hand, könnte ich mich wehren. Und das habe ich ja verschenkt. Ja? Das ist ja ein Geschenk. Verstehst du? Ja, aber ich sag mal, du bist ja Künstler. Also ich meine, du bist kein Jurist, du bist kein Vertragsexperte. Du willst Kunst machen und dich mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen. Ja, ich muss es ja. Das ist ja eben, das hilft dir alles nicht. Ne? Dummerweise bist du mindestens zur Hälfte auch Geschäftsmann. Und das ist irgendwie, was du eben gesagt hast, dann sträubt sich bei mir alles, wenn ich sage, nee, der Künstler ist, der muss das nicht haben, ne? Verstehst du, der ist ja Künstler, ne? Frei, ja? Naja, ich würde sagen, es liegt ja dran, also um ein erfolgreicher Künstler auf dem Kunstmarkt zu werden, muss man das sicherlich können. Aber es ist natürlich die Frage, wenn es um Kreativität geht, um einfach ja, Kunst zu schaffen, sage ich mal, ist das ja nicht unbedingt nötig, weil es gibt ja Künstler, die sind auch gut, aber sind völlig unbekannt. Die sind einfach nicht erfolgreich. Das ist richtig. Aber sie haben natürlich von der Sprache, von der Kraft her, haben sie genauso ihre Daseinsberechtigung wie die anderen auch. Dann kommt die Frage, wer ist jetzt, also der Kunstmarkt oder die Welt oder die Leute, die sich das angucken, die sagen, das ist gut und das ist nicht gut, das ist mittelmäßig, so. Der Künstler selbst, nach der Renaissance, das ist ein einfacher Bruch passiert, muss der Künstler immer behaupten, das, was ich mache, ist Kunst. Ob gut oder schlecht, ist meine Kunst. Ich habe natürlich auch meine Zweifel, aber ich würde sie nicht machen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das gut ist. Ja? So, und jetzt kommt der Punkt. In dem Moment, wenn ich jetzt kein Geld damit verdiene, dann ist es so, dass ich ganz bestimmte Sachen, die ich im Kopf habe, nicht machen kann, weil sie zu teuer sind. Ja? Ich kann nicht in die Steinbrüche gehen, wenn ich kein Geld habe. Ich bin jetzt komischerweise frei, wenn ich zeichne. Ich kann das am Küchentisch oder hier am Tisch machen. Ja? Mach die nicht groß, mach die klein. Und dann habe ich noch eine ganze Menge Grafiken machen lassen. Ich habe, glaube ich, nur eine verkauft. 7 Punkte werden durch Geraden miteinander verbunden, die jeden Punkt nur einmal tangieren und zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Verbindungslinien dürfen sich nicht überschneiden. Die entstehenden Flächen, die sich an den Kreuzungspunkten berühren, werden alternierend mit Schwarz und Blau und Rot und Gelb ausgefüllt oder weiß belassen. Genau so hat es mir Rückriem auf ein weißes Kärtchen geschrieben. Die Zahl 7 ist für mich magisch. Ja? Und dann habe ich gehört, die 7 ist eine wichtige Zahl in fast jeder Kultur. So, jetzt ist alles 7. Und wie ich 77 geworden bin, habe ich ja 77 Punkte gesetzt und habe die miteinander verbunden. Da bin ich fast verrückt gekommen. Ich dachte, kommt es ja noch. Ich denke, das ist ein bisschen Gefühl. Ne? Weißt du, wenn du das durchziehen willst, dann wirst du fast blind. Haben wir aber durchhalten. Ne? Bup, bup, bup, bup. Und da ist mir was aufgefallen. Auf einmal hat sich die Zeichnung mit meinem ersten Steinbruch verbunden. Das ist das Verrückteste überhaupt. Was ich jetzt erkläre, das kann keiner sehen. Deswegen, das habe ich auch drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt was sage über Bildnerisches, über, ja, in dieses Mikrofon, das ist ein komisches Ding, ich sehe das schon. Was die jetzt mitkriegen von mir, von dir und mir, ist eine Atmosphäre, die verbal übertragen wird, sonst nichts. Ja? Also es ist praktisch das, was wesentlich ist in der bildenden Kunst, das, was du siehst, das Auge. Ja? Das Auge ist wichtiger wie das Ohr. Deswegen hatte ich auch Angst vor diesem Gespräch, weil ich auch nicht dauernd mich beklagen will. Ich mache das jetzt hier nur, weil ich mag dich ganz gerne. Ja? Verstehst du? Sonst würde ich es nicht mehr tun, weil es mich auch nicht glücklich macht. Ja? Verstehst du, ich kann ja nur noch zeichnen. Da habe ich noch ganz vergessen, was ich mit dem Steinbruch sagen wollte. Wenn ich Punkte setze, die Punkte mit den Linien verbinde, da gibt es eine Struktur, die dem Anröchter Steinbruch entspricht. Also es gibt ja hauptsächlich zwei Horizontale, eins, zwei, drei Horizontale und die anderen sind Vertikale von oben. Ja? So, das sind eigentlich meine Zeichnungen. Ist so verrückt, wie ich das mal auf einmal gesehen habe. Ich kann sie dir nachher mal zeigen, auf einer Zeichnung. Da bist du von der Söcke, ne? Jetzt nehme ich ein Teilstück da raus und behaupte, oder das ist dann mein Ursprung. Ich tue nichts mehr an dem Stein. Ich nehme nur raus und setze ihn auf eine andere Stelle im Verhältnis zu etwas. Also zum Raum, zum Menschen. Da bin ich auch an den Ursprung gekommen. Da hat sie auf einmal die Zeichnung, das ist ein reines Finden, glückliches Finden. Da denke ich, Donnerkeil, das ist ja eine verrückte Sache. Da, die Zeichnung, die kann ich im Steinbuch sehen. Jetzt machen wir eine Pause. Außerdem sind die Kaffeebecher leer. Rückrem raucht erstmal, geht nun doch zum Klavier. Um den Deckel zu öffnen, muss er erstmal einen Stapel Zeichnungen wegräumen. So, es gibt also weiße und es gibt schwarze. Das war's. Verstehst du? Das hat nichts mit Musik zu tun. Und deswegen, ich meine, jetzt kann ich mal kurz aufhören und du gehst auf Fragen über. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass jetzt die Ewigkeit ist. Ich habe natürlich jetzt ganz viele Fragen und wenn ich weiß, ich habe nur 50 Minuten Zeit, um das Ganze zu machen, komme ich natürlich jetzt erstmal in Stress. Ne? Weil nein, die erste Frage. Dann konzentriere dich in dem Moment, wo du jetzt hier sitzt, auf die Fragen, die dir jetzt ins Gehirn gehen, also die jetzt aus dem Gehirn in deinen Mund kommen. Das ist alles, was wichtig ist. Was ist wichtig ist für den Ursprung. Was ist zuerst da, der Raum oder im Steinbruch der Stein? Also wie findet Raum und Stein jetzt zusammen? Nicht nur in deinem Kopf, sondern auch in der Wirklichkeit. Ja, das ist doch ganz klar. Im Steinbruch, da sind die Teile im Verbund, in dem Zusammenhang von unendlichem Zusammenhang unten in der Erde. Ne? Jetzt nehme ich einen raus davon. Der hat eine ganz bestimmte, von der Natur gegebene Form. Also ready-made. By nature. Und setzt die in einen anderen Bereich, in einen anderen Raum. Und das kann klingen oder auch nicht. Das kann auch nicht immer gut sein. Das geht nicht. Ja? Also das ist ja nichts anderes wie ein Ready-Made. Wenn, wie heißt er noch, Duchamp, hä? Wenn der eine Toilette nimmt, ein Pissoir nimmt, ja? Und dreht das rum und hängt das in das Museum. Und das ist dann ein Spring. Ja, weißt du, so, gibt dem Namen, ja? Oder wie heißt der noch, der so hier das Eisding da am Dach hat, Oldenburg oder so. Das ist das Gleiche, der nimmt etwas aus dem, was jeder Mensch 100.000 Mal in der Hand gehabt hat, so ein Eisding, ne? Macht das riesengroß, ja? Die Verwandlung von klein zu groß. Dann sucht er einen Ort, setzt das auf das Dach. Dann kann der das nicht ertragen, wenn die Leute kommen und den woanders draufsetzen. Also, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben den Raum definiert. Bei mir, wie bei Oldenburg oder Duchamp, ja, ist egal. So, das haben wir jetzt hinter uns. Und mehr kann ich da eigentlich nicht drüber sagen. Jetzt denkt ihr eine andere Frage aus. Jetzt good it. Mich interessiert aber trotzdem nochmal dann der Übergang zum Bild. Also du sagst, die Skulptur und der Raum, das gehört zusammen und der Raum sind 50%. Warum bei einem Bild nicht? Doch, es kann ja nicht die Größe sein. Nein, nicht nur das, sondern auch, ich meine, ich habe nur die Möglichkeit des Bildes, es irgendwo anders aufzuhängen, ist viel vielfältiger. Es gibt auch Skulpturen von mir, die du versetzen kannst innerhalb eines Raumes. Ja? Es gibt auch da Unterschiede. Nur grundsätzlich, wenn du draußen arbeitest, im sogenannten öffentlichen Raum oder auch in einem Park, ja, dann ist der Künstler aufgefordert, hinzusehen, wo stelle ich das hin? Und das ist dann viel mehr des Künstlers Arbeit, wie Arbeit der anderen, die, wenn er tot ist. Also es ist möglich, dass Skulpturen von mir, die nicht mehr passen, abgebrochen werden und weggeworfen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Jetzt kommt das Härteste überhaupt. Das geht dann ins Nichts. Und jetzt könnte nämlich, die letzten 15 Jahre habe ich ja fast kaum was verkauft. Ganz selten mal, nicht so schlecht was auch nicht. Keine Klage, gut, das war prima, trotzdem. Ich habe ja nur gezeichnet und die Zeichnung hat keiner gewollt und weiß warum nicht. Ganz einfach. Rückcreme, Steine bitte. Wir wollen Steine haben. Sag, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, verstehst du? Eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Ich habe keine Lust mehr. Auf Wiedersehen. Schnitt. 22. Januar 2016, Punkt 10 Uhr. Ich könnte doch noch mal vorbeischauen, hat Ulrich Rückriem mir ausrichten lassen. Ich könnte auch noch mal das Aufnahmegerät mitbringen. Wieder Pulverkaffee, wieder Haarmilch. Wieder steckt er sich eine Zigarette an. Wenn es so etwas Ähnliches gibt wie das letzte Thema für mich und für, dann müsste ich dich ja zwingen, die 7 Punkte mit mir zu teilen. Ja? Die 7 Punkte haben sich aus dem Darmproblem entwickelt. Eine schachmathematische Aufgabe. Also es sind also 8 Damen auf dem Feld, die dürfen sich nicht schlagen. Und die Kombination dieser Forderung, die ergibt 92 Variationen. Und davon bin ich ausgegangen und habe die 7 Kreuzungspunkte genommen. Das war das gebundene Thema. Und dann bin ich zum freien Thema. Habe die Punkte freigesetzt auf dem Blatt Papier. Und habe die dann verbunden. Ja, vom 1. bis zum 7. und wieder zurück zum 1. Und dann entstehen diese Flächen. Und die ganz vielen Möglichkeiten, 21 Variationen. So, das wäre ganz schnell, mein letztes Thema ist die 7. Die verflixte 7. Schluss. Verstehst du? Mhm. Jetzt könntest du mir 7 Fragen stellen, weil du mich jetzt lange noch kennst. Eigentlich solltest du mich jetzt wirklich mal fragen, was willst du eigentlich? Gibt es hier nur einen, der sagt, wo es lang geht? Gelassenheit üben, im Jetzt bleiben. Was willst du eigentlich? Beim ersten Treffen 50 Minuten kein Schnitt. Diesmal 7 Fragen. Durchatmen und beim Ursprung anfangen. Wie kam Ulrich Rückriem zur Kunst? Ganz am Anfang war das ja ein Unfall mit dem Sportunfall. Ich war da in der Klosterschule in Knechtin und kam aus der Klosterschule raus ins Krankenhaus und wollte danach nicht wieder ins Kloster zurück. Und dann kam ich wieder auf eine normale Schule und das hat dann dadurch nicht geklappt, weil ich so lange draußen war. Und dann hat der Zeichenlehrer zu mir gesagt, weißt du was, du kannst gut zeichnen und modellieren, weißt du was du machst, du wirst Bildhauer. Und dann machst du erstmal Steinmetz. Steinmetzlehre 1957 bis 1959. Die einzige Prüfung, die ich gemacht habe in meinem Leben, ist die Steinmetzprüfung. An der Dombauhütte in Köln findet er Arbeit und beginnt ein Studium an den Kölner Werkschulen. Nur 1-2 Semester. Und dann habe ich versucht, in Düsseldorf an der Akademie zu kommen. Da haben sie gesagt, ich wäre nicht begabt. Und dann 25 Jahre später haben sie mich zum Professor berufen. Da habe ich gesagt, ich kann da gar nicht lehren. Gucken Sie mal meine Papiere nach. Ne? Und dann, das waren wir nicht. Also ich kann das nicht mehr so ganz alles so ernst nehmen, weil das geht nicht mehr. Weißt du, wenn ich alles ernst nehmen würde, wäre ich tot. Da wäre ich nicht mehr lebensfähig. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Das ist doch ein wunderbarer Selbstschutz eigentlich, oder? Der ist gerade in dem Moment zum Beispiel gekommen. Diese Phrase, die jetzt aus meinem Mund kam. Und deswegen ist das eigentlich, was wir jetzt machen, ist eigentlich gut, wenn du jetzt noch eine andere Frage hast. Ja klar, natürlich. Steinmetz, das heißt also, dass Stein deine Ausdrucksform, dein Medium, dein künstlerischer Partner werden würde, das ist keine Idee, die von dir gekommen ist, sondern vom Lehrer? Oder was hat dich... Ich sollte ja erstmal eine Sicherheit haben in dem Moment, wenn du Steinmetz bist, kannst du ja leben. Und ich habe ja nicht nur Steine gemacht, ich habe ja auch in Holz und Stahl gearbeitet. Aber modellieren mochte ich nicht, weiß auch nicht warum. Habe ich nie kapiert, das Gefühl hatte ich nicht für Ton. Ja, modellieren. Aber bleiben wir beim Stein. Nee, der Stein ist sicherlich. Und dann war es ja so, dass ich, wie ich in Norwegen nicht gewohnt habe, da kam einmal ein Lastwagen mit Steinen, damit die Platz genug hatten für die einzelnen Teile, haben die gespalten und übereinander gestellt. Und da sag ich, donnergeil, das ist aber fantastisch. Und daraufhin bin ich dann in den Sternbruch gegangen. Und in dem Moment, wo ich im Sternbruch reinkam, da hat sich meine Arbeit entwickelt. Weißt du? Ja? Ich habe dann nicht mehr mit Hammer und Meißel gearbeitet, mit dem, was sie mir gebracht haben, sondern ich habe eigentlich gesehen, den Ursprung, wie der Stein aus dem Gebrech gezogen wird. Es war so ein Thema. Spalten, dann kam Spalten, schneiden, schleifen und polieren. Das ist alles, was eine Maschine mit dem Stein macht. Ja? Dann war die Handarbeit weg. Dann war ich derjenige, der den sagte, aus diesem Stein will ich das und das und jenes machen. Und dann habe ich nur Zeichnungen gemacht und habe die Steine ausgesucht, angezeichnet. Dann wurden die gemacht. Hier. Die Entwicklung der modernen Bildhauerei beeinflusste Rückriem insbesondere dadurch maßgeblich, dass seine Arbeiten die Vorgänge der Steinbearbeitung im Steinbruch veranschaulichen, schreibt Ulrich Kleving. Das ist fantastisch, ne? Wenn ich einen Block sehe, einen Rohblock, und ich sage, in dem Rohblock ist Meter mal Meter mal Meter drin und ich hau den jetzt da raus, das geht, ja? Und wehe, wenn das nicht stimmt. Das kann ich mit der Hand machen. Bis schleifen, bis polieren, bis alles, ja? Das ist schwieriger, wie eine Skulptur von Michelangelo zu machen. Da kannst du immer noch ausweichen. Bei dem vorgegebenen Maß in einem Rohblock. Und du hast nachher 3 Millimeter zu wenig oder 1 Zentimeter zu wenig an der Seite oder an der Seite, ja? Oder da ist eine Ecke ab und da ist was, alles scheiße. Das ist eine irrsinnige Konzentration, weil ein Prozess kommt nach dem anderen. Und man hat meine Arbeit dann Prozesskunst genannt. Ja? Und weiter. Am Ende werden die Teile wieder zum ursprünglichen Block zusammengefügt. Ihr Eigengewicht verbindet die Teile unverrückbar. Verstehst du? Und dann gibt es die Themen, also erst die Formen. Das ist die Stele, also der aufrechte Stein. Dann gibt es den Kubus, also der, wo alle Seiten gleich lang sind. Dann gibt es die liegende Platte, die liegende Form, das Bodenrelief und das Wandrelief, gegen die Wand gestellt oder freistehend als Scheibe. So, und dann gibt es eben, wie gesagt, Spalten, Schneiden, Schleifen und Polieren. Schluss, aus. Alle Spuren der Bearbeitung bleiben sichtbar. Bohrlöcher wie Perlen entlang eines haarfeinen Risses im Gestein aufgereiht, zeugen von der Spaltung. Ein Spalt im Stein, wie mit dem Lineal gezogen, zeugt von der Dicke des Sägeblatts. Oft finden sich interessante Oberflächenstrukturen, die sich von selbst beim Abplatzen des Gesteins während der Spaltung ergaben. Du sagst ja, du hast manchmal schon den Raum im Kopf gehabt, den Ort, genau. Oder du bist auf die Suche gegangen. Ich habe Themen gehabt, ja. Ich habe auch 20 Stelen zum Beispiel so aufgebaut wie nach dem Damenprinzip. Und von weitem siehst du das wie als eine Masse. Also fantastisch, das ist wie ein riesengroßes Stück. Und wenn er näher kommt, öffnet die sich. Dann gehst du rein, dann teilen die 20 Steine die Welt, die Umgebung. Und das ist in Huesca, heißt das, das ist in der Nähe von den Pyrenäen in Spanien, da stehen die 20 Steine. Da gibt es sogar eine Aufnahme vom Flugzeug. Naja, okay, also das ist es eigentlich. Wir kommen immer näher. Jetzt hast du schon 7 Fragen gestellt. 3. Das waren eindeutig nur 3 Fragen. Noch schon. Aber ist ja wirklich verrückt auch. Wenn es so immer auf den Ursprung oder den Anfang zurückgeht, war mir auch immer klar, dass immer weniger darüber zu reden ist, dass man immer weniger darüber reden kann. Stellt ja nichts dar, ist ja das, was es ist. Und das Thema ist eigentlich der Stein selbst. Der Pulverkaffee ist längst ausgetrunken. Schluss mit dem Stein, eine wegwerfende Handbewegung. Mehr und mehr möchte ich schweigen. Ja, das Schweigen ist eigentlich das Tue nichts, das heißt mit anderen Worten. Und dann kommt noch der Satz, aber wer kann das? Wer kann nichts tun? Das ist die große Frage. Ja? Aber durch Meditation kannst du dahin kommen, dass du immer stiller wirst, aber noch im Leben bleibst. Nicht in die Berge gehen und Einsiedler werden, das ist Quatsch. Du musst mit dem Fluss mitgehen. Du bist ja Teil des Ganzen. Also deswegen ist der Rhein wirklich so wichtig, ja? Wenn ich zum Rhein gehe, weiß ich, dass der zum Meer geht. Im Meer kommt die Wärme und holt sich die Wolken da raus. Die Wolken gehen zum Gebirge, regnen da ab, gehen in die Quellen und fangen wieder an. Also ich bin Teil des Ganzen. Also wenn ich mich als Teil des Ganzen sehe, kann ich eigentlich auch keine Angst haben vor dem Tod. Weil der Tod Teil des Ganzen ist. Wenn die Blume auseinanderfällt und die geht in den Boden rein, dann wird es Humus und da kommt eine neue Pflanze aus dem Humus. Kann die gleiche sein oder eine andere. Oder ist das Nirvana? Was macht dann der Gott oder der jeweils, an den die Leute glauben? Was macht der dann aus mir, wenn ich Staub geworden bin? Schön, ne? Noch eine Zigarette. Wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich mehr oder weniger gelandet auf die Zeichnung. Und ich bin heilfroh, dass ich ganz zum Schluss, nach den letzten 15 Jahren Zeichnung, bin ich jetzt an einen Punkt gekommen, wo die Unendlichkeit, die unendliche Zeichnung entstanden ist. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges dazu, dass eigentlich auch mein Ekel vor diesem Kunstmarkt mir da so eine Art von Genugtuung gibt. Endlos. Jetzt kommt der zweite. Wertlos. Eigentlich kann das, was ich mache, wirklich jeder tun, machen. Und das ist so wunderbar. Ja? Ich kann natürlich, wenn ich es verkaufen will, muss ich unterschreiben. Manchmal verschenke ich die auch in Kneipen. Als kleine Postkarten. Ich habe über 2000 Postkarten immer. Aber wenn du es zum Beispiel verschenkst und jemand bittet dich, unterschreib doch, dann signier doch. Manchmal nicht. Dann muss ich schon ein bisschen besoffen sein, dann tue ich. Oder muss eine nette Frau sein. Entschuldigung. Also eigentlich ist es ganz gut, dass das Gespräch nochmal wiederkommt. Habe ich mich in einer glücklicheren Lage versetzt. Wenn der dauernde Ärger über den ganzen Kunstmarkt, bist du krank, ja? Und ich mag den nicht. Einmal im Jahr ist der Kunstmarkt hier. Ja, da kriege ich immer so Einladungen. Ach, Cologne. Ja, und dann hatten die mal vor, dass ich in dem ersten Raum eine ganze Wand mache, ja? Dann sage ich, okay, überlege ich mir das. Aber jetzt plötzlich habe ich gesagt, nein, Das will ich nicht. Ich ekel mich vor dem Kunstmarkt. Ich ekel mich davor, ganz bestimmt. Ich weiß auch, dass ich schizophren ist. Und deswegen fühle ich mich nicht ganz wohl, weil ich ja trotzdem noch ein ganz klein bisschen denke, ach, ich würde ja doch schon mal ganz gerne Zeichnung verkaufen, ne? Und auf der anderen Seite bin ich froh, dann bin ich auch glücklich, dass sie wertlos ist, dass sie weggehen kann zu einem anderen, dass der das auch machen kann, jeder. Ja, wobei ich das ja interessant finde, so wie du eine Unterschrift, also eine Signatur setzen würdest, bekommt sie einen gewissen Wert. Nur dann, nur die Unterschrift macht es, ja? Ich kann es mir mal vorstellen, was dann für ein Quatsch ist, ne? Wenn der Unterschied so viel wert ist. Ne? Gut, andererseits gibt es natürlich viele Künstler, die träumen davon, oder? Ja, die träumen davon, weil sonst das ja irgendwie anders verdienen müssen, ja? Oder die Frau muss Lehrerin sein, ne? Die würden ja auch ganz gerne von ihren Arbeiten leben, ne? Ja? Wie ein Handwerker auch. So normal, ne? Also ganz kann man das Ganze nicht verstehen. Aber eigentlich würde ich jetzt mal sagen, aus der Perspektive einer Tochter eines völlig unbekannten, verarmten Künstlers, muss das doch für dich das Gefühl sein, auch ein gelungenes Künstlerleben gelebt zu haben. Doch, das stimmt. Das ist richtig. Ja, aber ich meine, so berühmt bekannt bin ich doch auch wieder nicht. Wenn ihr vielleicht, ja. Also dann kannst du sagen, der Erfolg hat auch einen Nachteil. Wenn du also gar keinen Erfolg hast, hast du es nur für dich gemacht, ja? Dann kannst du sagen, die Welt hat es nicht verstanden. Aber ich. Oder ein paar Freunde oder. Ist doch schön. Und das ist in der Kunst so schwierig zu sagen, was ist gute Kunst? Was ist schlechte Kunst? Was ist mittelmäßige Kunst? Also da kommt auch die Frage, die grundsätzliche Frage, die Bedeutung von Kunst, ja? Dass du eigentlich wirklich dann auf das Schweigen kommst. Und dann kommt der Friede. Weil der Friede ist ja das, was wir brauchen. Das war's. Ich kann nicht mehr. Schnitt. 16. Februar 2016. Punkt 10 Uhr drücke ich auf die Klingel, gehe zum Aufzug, 3. Stock. Öffnet sich die rechte Fahrstuhltür, stehe ich direkt in der Wohnung, 200 Quadratmeter. Die linke Fahrstuhltür führt in die Werkräume, auch riesig. Meistens hockt Ulrich Rückriem an seinem Wohnzimmertisch, setzt Punkte, verbindet sie durch Geraden, füllt die Flächen aus. Blau, Rot, Gelb, Hunderte, Tausende, großformatig, kleinformatig. Manchmal frage ich mich, spricht er mit mir oder spricht er mit sich selbst? Also in diesem Interview oder Feature, wie du das nennst, da gibt es eigentlich für mich auch eine ganz bestimmte Grenze. Ich kann nur noch wirklich darüber reden, dass die Zeichnung als solche eine Lebenshilfe geworden ist. Es ist eine Art von Meditation. Ich überwinde die Scheißkunst. Ich überwinde diesen ganz fiesen Handel, da kommt die Wut raus. Ja? Die unendliche Wut des Betrugs von Seiten der Galerien, wie von Sammlern, wie von Museen. Und das will ich sagen. Und ich habe keine Lust mehr. Wenn ich jetzt alles fertig habe, mache ich die Zeichnungen, ja? Die kann ich auf dem Küchentisch machen, ich kann auch irgendwo anders hinziehen, wo ich mit nichts mehr zu tun habe. Das ist wie die Atemübungen von den Buddhisten. Ja, pass auf. Ein, aus. Ein, aus. Ja? Verstehst du? Rückriem wurde zu den bedeutendsten Ausstellungen eingeladen, allein 4-mal zur Documenta. 1974 berief man ihn auf einen Lehrstuhl für bildende Künste nach Hamburg. Von 1984 bis 1988 lehrte er an der Kunstakademie Düsseldorf und 1988 auch an der Städelschule in Frankfurt am Main. Das ist das Allerwichtigste, was ich überhaupt noch sagen kann, dass ich aber auch die Schizophrenie meines Lebens erkannt habe. Ich musste ja berühmt werden, um Geld zu verdienen. Ich musste am Anfang die Professur annehmen, weil ich damals nicht viel Geld verdient habe und habe dann dadurch Geld verdient, habe aber irgendwann mal ganz klar eingesehen, dass Kunst nicht lehrbar ist. Punkt. Oder dann jetzt kommt noch ganz zum Schluss, dadurch haben wir uns ja mehr oder weniger kennengelernt, dieses Problem mit der Skulptur in der Universität. Ja? Da hat sich der Ort so sehr verändert, dass die Skulptur da eigentlich nicht mehr stehen kann. Die muss abgebrochen werden. Schon wieder, die Skulptur muss abgebrochen werden. Ich will nicht, dass das Werk meines Vaters auf dem Kölner Unigelände abgebrochen wird. Mein Vater hätte es auch nicht gewollt. Deswegen kämpfe ich um sein Urheberrecht. Gegen Verfall, Geringschätzung, Teilabriss. Für Respekt vor dem geistigen Eigentum eines Künstlers. Im Gespräch mit Rückgrim begreife ich, dass er keine Angst hat, vergessen zu werden. Oder keine Furcht davor. Ich müsste ja jetzt zu jeder Skulptur hinfahren, überall in der Welt. Was denkst du, was das wäre? Das würde mein Leben nur noch scheiße sein. Ganz, alles würde wehtun. Ja? Das geht nicht. Guck mal, mein Museum zum Beispiel in Sinnstetten, ja? Das habe ich auch selber mitfinanziert. Ja? Dann habe ich die alle geschenkt. Dem Staat geschenkt. Da habe ich das Glück, dass ich das so zum Teil ein bisschen von der Steuer abnehmen kann. So. Aber was ganz schlimm ist, ist entstanden dadurch, dass ein Fehler in der Architektur ist, dass die Nässe von unten durch den Boden nach oben kommt, ja? Wenn es draußen regnet und wenn es nass ist. Ja? Und die Nässe geht in die Skulpturen. Und dann trocknen die wieder und da bleiben Ränder übrig. Ja? Verstehst du, das hat keinen Zweck. So etwas Ähnliches ist mir in meinem Museum in Irland passiert. Da holt sich die Natur das Museum wieder zurück. Schön ist das. Wunderbar. Die Sträucher und die Bäume gehen unter das Fundament und heben es an und zerstören es. So, und jetzt kommt noch was Wichtiges. Das Wichtigste überhaupt. Da hat sich doch alles in jeder Sekunde verändert in der Welt. Ja? Da verstehe ich eins nicht, warum man so was macht, wie da jetzt einer will jetzt wissen, was ich alles gemacht habe. Ne? Wie heißt das noch? Werkverzeichnis. Interessiert mich gar nicht. Weil es ja Vergangenheit, die mich bedrücken kann, tut und ich habe nichts davon. Was will ich denn? Ich will auch nicht berühmter werden, wie ich schon bin. Interessiert mich überhaupt nicht. Warum versteht das keiner? Mich interessiert das nicht. Warum mache ich jetzt noch die letzte Ausstellung oder die vorletzte? Vielleicht mache ich noch mehr, weiß ich noch nicht. Ne? Warum mache ich das? Das ist doch nur, weil ich stolz bin, dass ich das gemacht habe. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Ja? Oder ist es nicht letztendlich auch die Angst vor dem Nein? Ich habe keine Angst vor dem Nein. Eigentlich haben wir ein ganz schwieriges Problem, was ich auch habe, dass wir den Tod nicht wirklich akzeptieren. Weißt du, ich muss nicht unbedingt eine Wiedergeburt haben. Brauche ich nicht. Ich bin als im Ganzen eingebettet. Bevor ich geboren wurde, war ich ja auch schon da. Wenn ich zum Rhein gehe und in den Rhein fließen, dann werde ich alles. Dann bin ich doch Teil des Ganzen. Warum soll ich denn die ganzen Regionen akzeptieren? Aber trotzdem höre ich die Glocken gerne von der Kirche. Den Ton einer Glocke mag ich. Musst du schon gehen? Nein, bestimmt. Aber wo du jetzt gerade die Kirche ansprichst. Am Altar immer. Genau, da wollte ich nämlich darauf zu sprechen kommen, auf den Altar. Ja, das war, ich habe 7 Altäre gemacht, alles zusammen. Ich weiß nicht, ich bin ja katholisch erzogen. Und die wollten nichts zahlen. Die wollten das umsonst haben. Da habe ich gesagt, nee. Ich habe mein ganzes Leben Kirchensteuer bezahlt. Ich war zu faul, zum Gericht zu gehen und sagen, ich will keine Kirchensteuer zahlen. Das ist mir zu kompliziert. Also zahle ich dann die Scheiße weiter. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, ich will das bezahlt haben. Und ganz zum Schluss haben sie bezahlt. Und dann haben sie mir noch so ein Grab angeboten. Da. Du kannst auch hier begraben werden für den Altar. Ne? Ich sage, kannst du dich selber reinlegen. Zu dem Bischof. Du sagst 7, ich wollte jetzt speziell auf den Hildesheimer Dom zu sprechen kommen, auf den Altar. Ja, das ist okay, das ist schön. Musst du gucken. Sollen wir Hat er mal angefangen? Ne, bist du verrückt? Ja, ja, nee, nee, der Altar ist ganz schön, ne? Pass auf. Erstmal ist es ein Tisch. Und weil ich den Tisch gemacht habe, ist es eine Skulptur, weil ich Bildhauer bin. Und wenn du jetzt an Gott glaubst, dann ist es ein Altar. Auf Wiedersehen. Das war's, oder? Das ist ein Rohblock, der gespalten wird, geschnitten und geschliffen obendrauf. Und die Mitte wird rausgenommen. Dann habe ich die Seiten noch vergoldet, innen, damit das Licht von da hinten kommen kann. Und wo früher mal die Knochen eines Heiligen war, ist jetzt Licht. Goldenes Licht. Ist das nicht genug? Ist das nicht gut genug? Kannst du dir denn ein Leben ohne Arbeiten vorstellen, ohne Kunst? Doch, ich kann ja weiterzeichnen. Puh, Mama mia. So, das Wort jetzt. Jetzt hast du aber genug für 50 Minuten, verdammte Scheiße. Nur halt das Ding da nicht mehr hin, du kriegst nichts mehr. Rückriem steht auf. Aber dann klappt er den Klavierdeckel hoch. Mach das jetzt mal, ja? Okay? Mhm. Es gibt einen Musiker, der will mir was dafür schreiben. Der will mir so eine Musik machen. C, D, E, F, G, A, H. Genau, das sind 7. Also die 7, die kann ich mit weiß, nur mit den weißen Tasten. Und ich kann aber die darüber liegenden Töne mitnehmen, wenn ich will. Ja. Schnitt, 11. April 2016. Ein Galerist aus New York hat sich bei Ulrich Rückriem angemeldet. Ob ich Lust hätte, vorher mal vorbeizuschauen, mir ein paar neue Zeichnungen anzusehen, ohne Mikrofon und ohne Zigarette. Er will einfach mal nicht rauchen. Schnitt, 21. September. Ein sonniger Mittwochvormittag. Wieder Punkt 10 Uhr. Aber diesmal hole ich ihn mit dem Wagen ab. Wir fahren an den Rhein, nach Rolandseck. Ein kurzer Rundgang durchs Artmuseum. Rückriem ist ungeduldig, mag keine Museen mehr. Da komme er sich vor wie auf einem Friedhof. Lieber setzen wir uns auf die Terrasse mit dem weiten Blick über den Fluss. Das Mikrofon bleibt aus. Wir essen Meeresfrüchte und Lamm. Rückriem lädt ein. Schnitt, 22. September. Wir haben ein Sendedatum. Jetzt brauche ich Fotos für Programmheft und Website. Punkt 10 Uhr klingle ich bei Rückriem. Er rückt die unentbehrliche Golfmütze gerade, streicht sich über den weißen Bart, deutet ein Lächeln an. Klick, klick. Dann zeigt er mir seine neuesten Arbeiten. Schnitt. 8. Dezember 2016, 10 Uhr bis 10.30 Uhr. Rückriem will noch etwas sagen. Also wenn man jetzt so ein Interview gemacht hat, ändern sich ganz bestimmte Dinge nach 2, 3 oder 4 Monaten oder einem halben Jahr. Dann passieren Sachen, die einem dann sagen, oh, das hättest du dann eigentlich sagen müssen, ganz zum Schluss. Weil je älter ich werde und je näher der Tod kommt, entstehen ganz große Schwierigkeiten für meine Nachkommen aus meiner Arbeit heraus. Es wird eine Belastung für meine Kinder und für meine Frau. Ja? Das ist ganz klar. Entweder versuche ich, alles in eine Stiftung zu bringen, oder um jetzt frei zu werden, wie ganz am Anfang, müsste ich das einfach, wie man so schön sagt, verscherbeln. Aber wenn ich ganz unglücklich werde oder würde oder werde, oder dann müsste ich das Recht haben, alles, was ich noch habe, zu zerstören. Meinetwegen öffentlich, ja? Wegtun, um nochmal das tief atmen zu können und glücklich zu sein. Schnitt. Der Moment ist die Ewigkeit. Ulrich Rückriem, Künstler. Punkt. Sie hörten ein Feature von Judith Grümmer. Es sprach die Autorin. Ton und Technik Angelika Bruchhaus, Caroline Thun, Wolfgang Rixius und Hendrik Manuk. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.